Abschnitt 137 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der drei Schwartenprinzessinnen. Ostindien, was von den Fiend belagert. Hi wohl de Stadt nick verlöden. Hi wohl erstens 600 Daler heben. Do leiden se dat ut drum, wel dat schaffen könne, der soll Bürgermeister wären. Du warst der en armen Fisker, der fiskete ob de See mit sin Sohn. Du kam de Fiend und nahm den Sohn gefangen und gab ihm dafür 600 Daler. Du ging de Vater hin und gab de Herrens in de Stadt. Und de Fiend trock af und de Fisker wurd Bürgermeister. Du wurd obtroben, wenn ich Herr Bürgermeister segte, der soll an de Gall gerichtet wären. De Sohn, da kam der Fiend wir unter Hände und kam in einen krauten Wold ob en Haujenberg. Der Berg, der deisig ob, da kam he in ein krautverwüstet Schloss, wohin Stohle, Diske und Bänke alle schwarz behangen wären. Da quaimen drei Prinzessinnen, die ganz wart antrocken wären, de men a Lück wit in Gesicht hätten, de sekten to em, »Hi soll mir nick bange sein, sie wollen ihm nix tun, hi können er erlösen. Da sagt hi je, dat wull hi gern tun, wenn hi men wüsste, wo hi dat machen soll. Da säget se, hi soll ein ganz Jahr nick mit entküren und soll se auch nick anseien. Wat hi gern heben wull, dat soll hi men säcken. Wann se Antwort geben dürften, wollen se et tun. As hi net hit lang der West war's, sagt hi, »Hi wull also gern no sin Vater gon, da säget se, dat soll hi men don. Diesen Buhl mit Geld soll hi mitnirmen, diese Klöter soll hi antrecken, und in 8 Tage müsst her der wir sinn. Do werd hi upnurmen und is klick in Ostindien. Do kann hi sin Vater in de Fiskhütte nit mehr finden und frögt de Lüde, wo do der arme Fisker blieben wör. Do säget se, dat müsst hi nix säcken, dann quim hi an de Galge. Da kümmert se bi sin Vater, da sagt hi, Fisker, wo sind die Doto kommen? Da sagt hi, dat möt je nit sagen, wann dat der Herrens von der Stadt qua wäret, kümme je an de Galge. Hi willt aber gar nicht loten, hi werd na de Galge bracht. Es hi do is, sagt hi, o meine Herrens, givet mi do verlöf, dat ich na de ollen Fiskhütte gohn mag. Da tüt hi sin ollen Kiel an, da kümmert hi wir no der Herrens und säg, sei et no wohl, sin ich nigen armen Fisken sinen Sohn? In dit Turg hefe ich meinen Vater und Mora dat Braut gewonnen. Do erkennen se en und baden im Vergübnis und nehmen en mit noch sin Hus. Do vertelt hi alle, wie er dem gorn hef, dat hi wören in den Wold kommen, um en hauen Berg, hu hätte sich der Berg obdon, do wäre hi in den verwünsken Schloss kommen, wo alles schwarzwest wäre und drei Prinzessinnen wären der ankomme, die wären schwarzwest, mit en Lückwit ins Gesicht, der hätten em Säck, hi sögt nicht bange sein, hi könn er erlösen. Doch sägt sine Mutter, dat mög wohl nit gut sein. Hi soll ne geweihte was käfze mitnehme und drüben er kleinig was ins Gesicht. Hi geit wer hin und er krüllte em so und hi trübte er was ins Gesicht, as es es leiben, und sie wären aalhaft wit, da springen alle de drei Prinzessinnen up und segend, der verfluchte Hund, unser Blöd soll öfter der Rache schreien. Nu is kin Mensch auf der Welt geboren und wird geboren, der uns erlösen kann. Wie hefet no drei Bröders, die sind in 7 Ketten anschlöten, die soll dit herreiten. Da giftet ein Gekriesk in ganze Schloss, und die sprang no ut dat Fenster und herpragtet Behn, und das Schloss sunk wir in der Grunde, der Berg was wir to und nimmers wusst, wo et west war's. Ende von Abschnitt 137.